Der Wettkampf, bei dem diese Auswahl getroffen werden sollte, war zwar von Silbergreis Querquobat veranstaltet worden, in der Stadt Amagant regierte immer der älteste Mann oder die älteste Frau und Querquobat war 107 Jahre alt, aber nicht er würde die Auswahl unter den Wettkämpfern treffen, sondern ein junger Wilder namens Atriu, ein Knabe aus dem Volk der Grünhäute, der bei Silbergreis Querquobat zu Gast war. Dieser Atriu sollte auch später die Expedition führen. Er war nämlich der Einzige, der den Retter erkennen konnte, weil er ihn einmal in einem Zauberspiegel gesehen hatte. Bastian schwieg und hörte nur zu. Das fiel ihm nicht leicht, denn er hatte sehr bald begriffen, dass es sich bei dem Retter um ihn selbst handelte. Und als dann sogar Atrius Name fiel, da lachte ihm das Herz im Leib und er hatte die größte Mühe, sich nicht zu verraten. Aber er war entschlossen, vorläufig noch sein Inkognito zu wahren. Übrigens ging es Held Hünrik bei der ganzen Angelegenheit nicht so sehr um die Suchexpedition und ihre Ziele, als darum, das Herz der Prinzessin Oklamar zu gewinnen. Bastian hatte sofort bemerkt, dass Held Hünrik bis über beide Ohren in die junge Dame verliebt war. Er seufzte ab und zu an Stellen, wo es gar nichts zu seufzen gab, und blickte seine Angebetete immer wieder mit traurigen Augen an. Und sie tat, als ob sie es nicht bemerke. Wie sich herausstellte, hatte sie nämlich bei irgendeiner Gelegenheit das Gelübde abgelegt, nur den größten aller Helden zum Mann zu nehmen, den, der alle anderen besiegen konnte. Mit weniger wollte sie sich nicht zufrieden geben. Das war Held Hünriks Problem, denn wie sollte er ihr beweisen, dass er der Größte war? Er konnte schließlich nicht einfach jemanden totschlagen, der ihm nichts getan hatte. Und Kriege hat es schon lange nicht mehr gegeben. Er hätte ihr gern jeden Morgen einen blutigen Drachenschwanz auf den Frühstückstisch gelegt, aber es gab weit und breit keine Ungeheuer. Und so hatte er, als der Bote von Silbergreis Querquobat zu ihm gekommen war, um ihn zu dem Wettkampf einzuladen, natürlich sofort zugesagt. Prinzessin Oklamar aber hatte darauf bestanden, mitzukommen, denn sie wollte sich mit eigenen Augen davon überzeugen, was er konnte. Den Berichten von Helden, sagte sie lächelnd zu Bastian, kann man bekanntlich nicht trauen. Sie haben alle einen Hang zum Ausschmücken. Mit oder ohne Ausschmückung, warf Held Hünrik ein, bin ich jedenfalls 100-mal mehr wert als der sagenhafte Retter. Woher wollt ihr das wissen? Fragte Bastian. Nun, wenn der Bursche nur halb so viel Mark in den Knochen hätte wie ich, dann brauchte er keine Leibwache. Scheint mir ein ziemlich jämmerliches Kerlchen zu sein, dieser Retter. Wie könnt ihr so etwas sagen? Rief Oklamar entrüstet. Schließlich hat er Phantasien vor dem Untergang bewahrt. Und wenn schon? Erwiderte Held Hünrik geringschätzig. Dazu wird wohl keine besondere Heldentat nötig gewesen sein. Bastian beschloss, ihm bei passender Gelegenheit einen Denkzettel zu verabreichen. Die drei anderen Herren waren erst unterwegs zufällig zu dem Paar gestoßen und hatten sich ihm angeschlossen. Hykrion, der einen wilden schwarzen Schnurrbart trug, behauptete, der stärkste und gewaltigste Haudegen Phantasiens zu sein. Hyspald, der rothaarig war und im Vergleich zu den anderen zart wirkte, behauptete, niemand ginge gewandter und flinker mit der Klinge um als er. Und Hydorn schließlich war davon überzeugt, dass niemand ihm beim Kampf an Zähigkeit und Ausdauer gleichkäme. Er war lang und mager und schien nur aus Sehnen und Knochen zu bestehen. Nachdem die Mahlzeit beendet war, brach die Gesellschaft auf. Die Herren und auch Prinzessin Oklamar bestiegen ihre edlen Pferde. Bastian überließ man eine ältere Mauleselin, welche die Vorratstaschen trug. Schnell jedoch blieb das Tier immer weiter zurück und Bastian versuchte vergeblich, sie anzutreiben. Schließlich wandte das Reittier den Kopf zurück und sagte, »Du brauchst mich nicht anzutreiben. Ich bin absichtlich zurückgeblieben, Herr.« »Warum?« »Ich weiß, wer du bist, Herr.« »Woher willst du das wissen?« »Wenn man bloß ein halber Esel ist wie ich und kein ganzer, dann fühlt man sowas. Sogar die Pferde haben etwas gemerkt. Du brauchst mir nichts zu sagen, Herr. Ich würde es gern meinen Kindern und Enkeln erzählen können, dass ich den Retter getragen und als Erste begrüßt habe. Leider hat unser Eins keine Kinder. Wie heißt du? Jicha, Herr. Hör mal, Jicha, verdirb mir nicht den Spaß und behalte vorerst für dich, was du weißt. Willst du? Gern, Herr. Und dann setzte die Mauleselin sich in Trab, um die anderen wieder einzuholen. Die Gruppe wartete am Waldrand. Alle blickten bewundert zu der Stadt Amagant, die im Sonnenschein vor ihnen glänzte. Die Häuser standen auf Schiffen in einem großen, veilchenblauen See. Die Paläste auf Lastkähnen, die kleineren auf Barken und Booten. Und jedes Haus und jedes Schiff bestand aus Silber, aus kunstvoll verziertem Silber. Die Fenster und Türen, die Türmchen und Balkone waren aus Silberfiligran so wundervoller Art, dass es in ganz Phantasien nichts seinesgleichen gab.